derer, von denen diese Notizen handeln. Friedhelm Ortmann hat das Hörspiel 1974 mit großer Besetzung, unter anderem Martin Held, Siegfried Wischnewski und Horst Bollmann, inszeniert. Januar, Sonnenaufgang 8.30 Uhr. Wenige Schauer, Temperatur nachts um 5 im Laufe des Tages, Erwärmung auf plus 8 Grad. Für die Jahreszeit zu mild, Sonnenuntergang 16.50 Uhr. Es ist kaum zu glauben, was so ein einziger ausgefallener Winter in der Menschheit anrichtet. Sie ist wie Grünkohl. Sie muss wenigstens einmal im Jahre richtig durchgefroren sein. Sonst taugt sie nichts. Wenn die Fenster noch am Mittag völlig verklebte Augen haben und der Strom sich am Abend apathisch durch die Glühdrähte quält, wie soll da etwa Leben unter die Leute kommen? Trotzdem darf sich ein Historiograf wie ich durch solche Tage nicht entmutigen lassen. Nur die Beobachtung nicht einstellen, nur die Feder nicht sinken lassen. Als ich vor 5 Jahren anfing, mir einige Gedanken und Notizen über diese geschichtslose Ecke zu machen, hatte ich zunächst nur an eine kleine Nebenaufgabe gedacht, eine Feierabendbeschäftigung, einen unterhaltsamen Zeitvertreib. Inzwischen bin ich von diesem Kontrollposten allerdings gar nicht mehr wegzudenken. Meine Arbeitszeit geht rund um die Uhr. Mein Blick ist geschärft für die kleinsten Unregelmäßigkeiten und Abweichungen vom Normalverlauf. Die jenseitige Straßenfront liegt vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch. Und aus den Nistkästen, Blumentöpfen und Abfallkübeln erwachsen mir lesbare Lebenszeichen. Da kann jemand noch so schnell die Jalousien runterlassen und seine Geheimnisse in Gardinen hüllen. Einmal erwisch ich ihn doch. Auch Sie, Herrn Hausmeister Schwenn, mein Feind, meinen Widersacher, meinen Spezialfall. Wo ich nach der Wahrheit trachte und nach nichts als der Wahrheit, versucht er, sich den ganzen Block zu unterwerfen. Eine Straße ist so lange Niemandsland, bis jemand sie unter den Fuß kriegt. Erste Regel, früh aus den Federn. Und als letzter zu Bett. Zweite Regel, im Abstand von jeweils 2 Stunden, Patrouillengänge ums Carré. Dritte Regel, ein bombensicheres Gedächtnis und ein scharfer Hund. Komm, Wolfi, bei Fuß. Mit dem Herrn Wempe müssen wir mit unserer sanftesten Stimme sprechen. Still oder du frisst Kreide. 18 Uhr. Etwas Neues geht vor, aus unseren bisherigen Erhebungen nicht Erklärliches. Ich notiere, Herr William Wempe, Inhaber des Supermarktes Ecke Oswaldstraße, Fischersallee, auch Haus- und Grundstücksbesitzer von 85 und 87, betritt die Szenerie. Oh, jetzt müsste man den Mundwinkel lesen können. Die Leute in 85 müssen die Lust am Wohnen verlieren. Die wohnen alle noch viel zu gern. Sehr wohl, Herr Wempe. Der Rost frisst sich voran, die Dachrinnen lecken, der Sturm bearbeitet die Fenster. Das ist gut, aber zu wenig. Nur der Frost hat in diesem Winter noch nichts geleistet. Das übernehmen Sie dann. Verstanden, Herr Wempe. Keine Aufträge mehr an den Klempner. Das ist richtig, aber nicht genug. Meine Anstrengungen, das Mietklima zu beeinträchtigen, zeigen erste Resultate. Die Ehe des Klempners lässt erfreuliche Risse erkennen. Der Kaufmann baut innerlich ab. Ein sogenannter Professor wird demnächst wegen Unzucht mit Kindern von mir überführt werden. Na, oh, und der Herr Hoffmann, ich bitte Sie, für dessen Aktivitäten interessieren sich ja inzwischen bereits die Dienste. Das ist alles sehr löblich, muss aber deutlicher werden. Bis zum Herbst, sagen wir einmal bis zum Oktober, will ich das Gebäude definitiv sturmreif haben. Jawohl, Herr Wempe. Bis zum Herbst muss es von innen her auseinanderfallen. Wird gemacht, Herr Wempe. Gesichter, in denen sich Unvorhersehbares anbahnt. Das habe ich an sich nicht gerne. Umstürzende Neuigkeiten beeinträchtigen den organischen Fluss der Geschichtsschreibung aufs Empfindlichste. Worum es geht, ist doch wohl, ein bisschen System in das Durcheinander zu bringen. Ein paar Schicksale durch die Zeit zu verfolgen. Aus den Überschneidungen von Lebenslinien und den Häufungen von Angewohnheiten ein paar statistische Gesetze abzuleiten. Mein zu Anfang noch ziemlich raumgreifendes Interesse an dem ganzen Straßenzug hat sich mittlerweile immer mehr auf mein direktes Gegenüber zugespitzt. Die Nummer 87. Und heute bin ich manchmal schon froh, wenn ich meine Schäfchen abends wieder vollständig im Kasten habe. Da wäre zuerst mal der Schwenn. Jawohl, Herr Wempe. Den kennen wir bereits. Wird gemacht, Herr Wempe. Der kleine Kaufmann ist dagegen ein unbeschriebenes Blatt. Nicht die geringsten persönlichen Merkmale. Überhaupt kein richtiges Schicksal, wenn ich es mal offen sagen darf. Außer, ja, dass ihm die Alkauf GmbH allmählich seine Kunden absaugt. Der Kunststoffkrake, der Glaspolyp. Ich kaufe immer mein engliniertes Schreibpapier bei ihm, um ihm etwas zukommen zu lassen. Vergebliche Liebesmühe. Der Gute ist praktisch ein verlorener Mann und nicht mal mehr ein Motiv. Im Gegenteil. Ich stell mich in die Tür. An mir kommt keiner vorbei. Weiter. Der Klempner, der Andenken-Klempner, der alles anfängt und nichts fertig macht. Was alles so von einem erzählt wird. Der unterwirft sich noch die ganze Straße. Leckage um Leckage, Loch für Loch. Wo der mal die Hand dran gehabt hat, daran wagt sich kein anderer mehr. Alles bittet und bettelt und schreit. Aber er... Gott, ich bin ein romantischer Mensch. Von Idealismus hat man wohl noch nie was gehört. Was einen Mann von meinem Format verlocken könnte, wäre sowas wie die Taten des Herkules. Einen Augiasstall zu kanalisieren. Den Petersdom neu zu decken. Die Hagia Sophia an Gas anzuschließen, oder was weiß ich. Aber in der Oswaldstraße, zwischen abgebrochenen Wasserhähnen und verrosteten Kalotten, da kann ein Klempner von einigem Niveau doch nur weglaufen. Von einer Beschwerde zur anderen. Das Einzige, was er nachweislich nied- und nagelfest installiert hat, ist seine Frau Anna. Eine Frau, die ein normaler Sterblicher selten zu Gesicht kriegt, die aber im Verborgenen eine wichtige Rolle spielt, genannt die Argus-Anna, weil... Natürlich, weil ich den geschlagenen Tag lang hier den Aufpasser machen muss. Hier spricht Gespräche vom Band abnehmen, Aufträge notieren, Reklamationen abwiegeln, Außenstände anmannen, die Bücher prüfen. Während der Tagedieb über sämtliche Balkone turnt, wo nur irgendwie ein Schlüpfer an der Wäscheleine zuckt, bin ich dazu verdammt, die ganze Firma im Auge zu behalten. Na. Genannt die Argus-Anna, weil... Wegen dem Gesamtüberblick. Nichts da. Die Argus-Anna. Na ja, weil sich vielleicht rumgesprochen hat, dass ich einen bestimmten siebten Sinn habe. Weil ich nämlich Spuren lesen und Flecken identifizieren kann. Weil ich noch auf 100 Meter einen Werkfaden von einem Weiberhaar unterscheiden. Weil ich mit geschlossenen Augen erkennen kann, wo er mit Stauferfett rumgeschmiert hat und was von Lippenstift kommt. Das ist doch wohl nur natürlich, dass jemand, der einen ständig aushäusigen Mann hat, in der eigenen Wohnung die Kontrolle behalten will. Tantaliden-Schicksale, sage ich Ihnen. Atridenlose. Die ganze griechische Mythologie in der Nussschale, wenn man es mal genau betrachtet. Und alles hier vor unserer eigenen Haustür, mitten in der tiefsten Walachei. Da, wie sich in der Klempnerwohnung vorsichtig der Vorhang anhebt und eine Tüllgardine mitten in der Bewegung die Luft anhält. Das ist sie, die mit eifersüchtigem Operngucker unsere unschuldige Straßenseite observiert. Aber einmal erwische ich ihn doch. Aber die kriegt doch nichts raus. Die wirklichen Geschichten, die richtigen Geheimgeschichten, die spielen sich meist im toten Winkel ab. Den kann man auch nicht einfach in die Fenster sehen. Die finden vielleicht unter dem Fußboden einen oder zwei Stock tiefer statt. Womit wir bei meinem Beobachtungsobjekt Nummer 5 wären. Die Gärtnerin. Was mich das Mädchen allein schon an Papier gekostet hat. Die ganze Straße ist voll von mir. Alles, was sich so lustig von Fenster zu Fenster schlingt oder bunt durch die Scheiben guckt, hab ich irgendwann mal als Sämling in der Hand gehabt. Selbst die Argus-Anna begießt jeden Tag Ableger von meinen Opuntien und meinen Ripsaliden aus dem guten Gartenia 65. Das gibt es doch nirgends sonst, dass Stücke von irgendeinem in sämtlichen Zimmern blühen und grünen. Na, wenn die wüsste. Manchmal greift man sich auch an den Kopf. nicht zu fassen, dass es einmal die Gärtnerin war, die mich zu diesem Kalendarium überhaupt erst angeregt hat. Ich war gerade neu eingezogen, als ich sie eines schönen Abends nackt wie eine Blumennymphe zwischen ihren Stauden herumhantieren sah. Weil mich das Dschungelbild auf eine seltsame Weise in Bewegung setzte, begann ich mir bald genauere Aufzeichnungen über ihren Tageslauf zu machen. Wenn sie morgens ihre Decke zurückschlug, stand ich schon bereit, hoch oben auf meinem Fensterbrett, um ihr fleißiges Lieschengesicht in allen Phasen des Erwachens zu beobachten. Wenn sie dann wie ein grüner Ahornpropeller durch das Treppenhaus wirbelte, ihren Blumen im Souterrain zu, verrenkte ich mir den Hals, um ihren Flug von Etagenfenster zu Etagenfenster genau zu verfolgen. Nur wegen ihr richtete ich mir dies aufwendige Observatorium ein mit dem Periskop, den Nachtgläsern und Spiegelreflexkameras. Eines Tages fasste ich dann den Mut, bei ihr die 5 fetten Petunien zu erstehen, durch deren Blattwerk ich sie völlig unauffällig anvisieren konnte, selbst an hellsten Sommertagen. Belinda nannte ich sie. Der richtige Name für eine richtige Schlingpflanze, wie mir damals schien. Meine Belinda. Denn so hatte sie sicher noch keiner genannt, und unter diesem Namen geisterte sie dann jahrelang durch meine Notizen. Bis der große Wasserrohrbruch kam vor 6 Jahren und mit ihm der Klempner. Und dann auch gleich die undurchsichtigen Vorhänge. Ja. Heute ist das lange Geschichte geworden. Vorgeschichte. Die Vorgeschichte zu einer wissenschaftlichen Speziallaufbahn. Heute überlasse ich die sogenannten Geschichten liebend gern den anderen Leuten. Dem Klempner, der nicht mehr herauskommt. Der guten Belinda, die sich mit allen Fasern und Ranken daran festklammert. Und einem Mädchen namens Evelyn, das von sich selbst so wenig weiß wie die Argus-Anna. Mama, du hast mir versprochen, zu meinem 7. Geburtstag darf ich wissen, wer mein Papa ist. Das ist noch lange hin. Aber bald. Sei lieber nicht so neugierig. Und pass schön auf, dass dich nicht immer fremde Männer auf der Straße ansprechen. Wer so vorlaut und naseweiß ist wie du, dem kann's doch mal ganz fürchterlich ergehen. Das ist immer nur der Lakritzenprofessor. Ja, von dem rede ich ja die ganze Zeit. Aber der Professor... Wie ich gesagt habe, widerreden. Den ganzen Tag immer nur widerreden. Weil du der Mama eben wieder gleich ins Wort gefallen bist, wird sie dir die Wahrheit auch erst zu deinem 8. Geburtstag sagen. Dafür bist du im Augenblick auch noch viel zu klein. Nummer 6 in meiner Zählung. Der Professor sammelt Toilettensprüche und Kinderverse, kauft den Kindern auf der Straße ihre blödsinnigen Gereimsel ab und schleicht sich 3-mal täglich ins alte Gründerpissoir, um neue Kritzeleien durchzupausen. Wenn Sie mich fragen, ein klarer Fall von einem Afterwissenschaftler. Klingelte neulich sogar an meiner abgelegenen Wohnung vorbei, ob er stören dürfe und ob ich mich noch an gewisse Verse meiner Kindheit erinnerte. Natürlich dürfe er, natürlich täte ich. Allerdings nur einiger besonders dreckiger Toilettensprüche. Wer diese blank geputzte Brille bepinkelt oder gar bekackt, dem wird... Dreck? Schmutz? Ja. Auf der Toilette? Aber Sie irren sich gewaltig, Verehrtester. Der Toilettenspruch ist nach unseren neuesten Forschungsergebnissen die säuberlichste, reinlichkeitsversetzendste Versart von der Welt. Ein Pünktlichkeitsfanatiker, ein Reinlichkeitswächter. Wenn Sie da nur einmal das richtige Ohr dran halten, werden Sie sofort merken, wie gewaltig er Sie zu Sauberkeit und Ordnung ruft. 5 Minuten wird geschissen. Wer länger scheißt, wird rausgeschmissen. Nicht wahr? Wie er uns bedrängt und pressiert und uns mit Strafen droht. Der Toilettenvers ist geradezu der Saubermann unter den Volkssprüchen. Ein schöner Professor, der unseren Kleinen nichts als schlimme Wörter beibringt. Tut mir leid. In seiner Eigenschaft als Kunde ist dem Herrn Professor nicht das Mindeste vorzuwerfen. Der Herr Professor hat noch niemals anschreiben lassen. Und ich in meiner Eigenschaft als Hausmeister habe darauf zu achten, dass ich keine Triebverbrecher, Kinderschänder, Schwule und Abnorme in unserem unbescholtenen Wohnblock einnisten. Er steht auf meiner Abschlussliste. Hausmeister, Schulteis, Hausmeister, Hausmeister, Schulteis, Hausmeister. Kämpfe. Kämpfe gehen vor sich, von denen sich manche Beteiligte gar nichts träumen lassen. Um einen Korridor zu beherrschen, einen Treppenabsatz zu erobern, schlagen sie mit Hausordnungen und Warnschildern aufeinander ein, um sich nur ja keine Blöße zu geben. Schieben sie ihre Blumen, Hunde oder Theorien vor sich her. Frauen kämpfen um ihre Männer mit unzüchtig gekniften Schoßkissen in den Sofaecken. Männer lassen sich die tollsten Zirkusnummern einfallen, um den Spinnennetzen aus Schonerdecken und Spitzenvolants zu entkommen. Kinder schneiden sich mit Kreidestrichen ganze Reiche aus dem Bürgersteig heraus und erfüllen die Lüfte mit ihrem Kriegsgeschrei. Und der Herr Hoffmann, der seine verbotenen Ansichten über die Welt auf Flugblättern verbreitet, ringt unentwegt mit einem Versucher, der bei ihm zur Untermiete wohnt. Sodom und Gomorra saniert soll werden, das ist doch wohl Tatsache. Aber und was treiben unsere Herren Studenten? Gammeln Abend für Abend in Kellerkneipen rum und knautschen sich eine rote Faust in der Tasche. Besser als nachts irgendwo ein paar Handzettel fallen lassen und das für illegale Arbeit halten. Und wenn ihr beim kleinen Gries- und Graupenhöcker eingekauft, statt beim Supermarkt, denkt ihr vermutlich noch, ihr schädigt die Konzerne. Aber das ist doch ein Stück von unserer Mittelstandspolitik, du Schlauberger. Ein schöner Handlanger bist du vom herrschenden Kapital. Obwohl du wissen müsstest, dass solche kleinen Einzelhändler als Erster ausgeschaltet gehören. Pass mal auf, den werbe ich noch für die Partei. Da müsstest du als Erster ausgeschlossen werden, wegen Verschleierung der Klassengegensätze. Mit solchen Stützungskäufen verdirbst du ihm bloß die Einsicht in den Widerspruch von Kapital und Arbeit. Und die Gärtnerin ziehst du mit durch, statt sie über die notwendige Verelendung von Kleinbetrieben aufzuklären. Oh, und über den Murksklempner hilfst du über die Krise weg mit deinen Großaufträgen. Kleinbürger kauft bei Kleinbürger. Das war die Zusatzantenne für DDR-Empfang, du Anarchist. Prima, damit ihr noch durch die Lüfte miteinander rumkunkeln könnt. Die deutsche Bürokratenrepublik grüßt die kapitalistischen Rabattmarken-Sozis. Aber das höre ich mir doch nicht mehr länger mit an. Tja, weil du theoriefeindlich bist. Nein, weil bei mir so nur rumresen darf, wer wenigstens seine Miete pünktlich zahlt. Du bist ja schon völlig vergiftet. Und du gekündigt. Das nimmst du sofort zurück, du Erfüllungsgehilfe. Parasit, Nutznießer. Der Blutegel bist du. Eine Zecke, eine ganz einfache parasitäre Zecke. Das ist die Sprache des Ausbeuters. Made im Speck müsste man sein. Profitgeier, Mietvampir. Absana, Trittbrettgerilla. Vollkasko-Kommunist. Abenteurer, Knallkopf, Bombenleger. Ja, wenn ihr Bomben hört, davor habt ihr Schiss. Wenn du mir denn vielleicht mal erklären würdest, wie ihr Rentenrevolutionäre euch die Machtfrage vorstellt. Hä? Mit dem Aufkleber an die Deutsche Bank? Oder mit dem VZ-Abonnement für den Gelsenberg-Aufsichtsrat? Wer die Weltrevolution will, mein Herr, der muss ganz klein bei sich damit anfangen. In seinem eigenen Haus. Plakat nach Plakat. Du klebst dich noch rund um die Welt. Welche Partei ich bin? Ja, so ehrlich gesagt, ich glaube, dass man sich gerade in meiner exponierten Position vor Parteinahme hüten muss. Lass ich mich zu tief auf jemanden ein, so komme ich bald gar nicht mehr heraus und einer muss bei dem Gewusel doch den objektiven Überblick behalten. Die Leute wissen von sich aus nämlich gar nicht, wer sie wirklich sind. So, jetzt aber Schluss mit den höheren Gesichtspunkten. Heute ist Sperrmüllnacht. Da muss man schon sehr genau hinsehen, ob der verschlafene Winkel nicht plötzlich ein Stück Geschichte freigibt. Geschichte, habe ich gesagt, Herr Schwenn, nicht Kriminalgeschichten. Da stochert die Hyäne wieder im Abfall herum und sucht nach Beweismitteln. Die Leute manchmal so von sich geben, man muss sich ja schämen. Hier, ein Sprungfederrahmen, das ist mir vielleicht ein Rammelkasten. Stammt garantiert von der Blumentante, drauf nehme ich Gift. Hier, ein Karton mit Pralinenpapier und Bananenschalen. Den stelle ich vorsichtshalber mal sicher. Fehlt nur noch der Frau Hoffmann ihre Hühnertüte. Jeden zweiten Dienstag im Monat steht der Scheißdreck hier vor der Tür und lockt die Ratten an. Das verstehe ich nicht, Max, dass du deine eigene Frau hier so verrückt spielen lässt. Nicht so laut. Wenn die Emma Brotreste sammeln will, dann lasse ihr doch das Vergnügen. Schönes Vergnügen. Das weißt du selbst am besten, dass die Tüten schon seit Jahren nicht mehr abgeholt werden. Und warum nicht abgeholt? Die Schnauze sollst du halten. Und warum nicht abgeholt? Weil kein halbwegs vernünftiger Hühnerhalter heute noch in die Stadt fährt, um hier Brotabfälle einzusammeln. Weil ihr Bauer, der früher manchmal vorbeikam, nämlich lange Konkurs gemacht hat. Und warum Konkurs das gemacht? Das sind Träume, davon verstehst du nichts. Aber Emma züchtet Paradiesvögel im Morgenland. Deine Emma treibt Hühnerhaltung auf dem Mond, in ihrem eigenen Kopf. Hör dir das an. Die lebt in einer Welt, die es gar nicht gibt. Na und? Soll ich hier die wegnehmen? Du sollst ihr nicht auch noch Eier vor die Tür stellen. Die glaubt doch im Ernst, das wäre der Dank der Landwirtschaft. Solange sie damit glücklich wird. Was du so Glück nennst, das ist nichts als falsches Bewusstsein. Aber pass mal auf. Mit Emma werde ich noch mal ein offenes Wort reden. Wenn du es nicht fertig bringst, deine eigene Frau zu agitieren. Meine Emma wird nicht agitiert. In ihrem Alter noch. So weit kommt's. In ihrem eigenen Interesse. In Emmas Interessen lass ich mir nicht reinreden. Am allerletzten von jemandem, der seine Miete nicht pünktlich bezahlt. Die Sprache der herrschenden Klasse. Mensch, du bist schon durch und durch vergiftet. Und du gekündigt. Jetzt aber unwiderruflich. Wenn du willst, dass ich dich öffentlich als Mietvampir bezeichne? Dir werde ich, du Made im Speck. So wagt dieser Mensch mit seiner Milchkuh zu sprechen. Ein simpler Nutznießer bist du. Profitgeier, Blutegel. Knallkopf, Terrorist. Den Menschen ihre letzte Lebensfreude wegnehmen. Fehlt also nur noch der Frau Hoffmann ihre Hühnertüte. Die werfe ich nämlich immer persönlich in den Kübel. Eine Schande, dass man die ganze Bagage nicht gleich hinterher schmeißen kann. Einfach rausholen aus ihren Affenstellen und dann rauf auf die Kippe aus Sprungfedern, Waschkommoden, Überseekoffern und Gasbadeöfen. Aber das sperrt sich. Den Herrn Klempner habe ich heute noch gar nicht gesehen. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Schande ist das mit dem Mann. Der weiß genau, dass das Vertigo heute noch auf die Straße muss. Und wo treibt er sich wieder herum? Die Matratzen hat mir der kleine Kaufmann mit anfassen müssen. Und das Bettgestell. Und den Sprungfederrahmen. Nur weil sich der Jakob nicht traut, mir ein bisschen behilflich zu sein. Als ob das nicht mal unser Bett gewesen wäre. Das ist nämlich nicht mehr normal, nach 9 Uhr abends noch auf Reparatur. Reparatur, dass ich nicht lache. Gut, soll er eben kleben bleiben in seiner guten Stube. Was ist das bloß für ein Pech, dass solche verschiedenen Menschen so zusammenhält? So etwas hat man früher in die Anstalt überwiesen. Im Ernst? Wenn das kein Fall für die Klinik ist, dass ein einziger Mann hinter 100 Frauen her ist. 20 Jahre immer auf demselben durchgelegenen Familiensofa. Tut mir leid, das ist für mich ganz einfach Perversion. Ein krankhaftes Umhergesuche. Beinahe schon Blutschande. Inzest oder wie man sowas nennt. Ein gieriges Gejage. Vollkommen widernatürlich. Den Schwanz in der häuslichen Mausefalle. Die Nase in allen Kochtöpfen. Blei in der Hose. Nichts als bunte Luft im Kopf. Direkt eine Schraube im Hintern. Und das in seinem Alter noch. Der macht sich doch künstlich älter, als er ist. Nicht zu fassen, diese Triebhaftigkeit von alten Männern. Aber der wird sich wundern. Den mach ich mir noch treu. 21.35 Uhr. Und keine besonderen Vorkommnisse. Das ist immer die Zeit, wo ich mir gern mal ein paar alte Jahrgänge vorknöpfe. Vergangenheit und Gegenwart bilanziere. Glauben Sie nicht, es sei unachtsam. Ich habe mir mein Fensterbrett zu einer recht soliden Schreibunterlage verbreitert, sodass ich jederzeit meine Notizen machen und gleichzeitig meinen Bezirk im Augenwinkel behalten kann. Sehen Sie nur zum Beispiel das Bett, das unsere Belinda heute vor die Tür gestellt hat. Das steht als Neuzugang bei mir, ja, im Jahrgang 1967 verzeichnet. Oder der bunte Schokoladenkarton des Professors. Lassen Sie mich sehen. Ja, hier. Gott Himmel, wenn das kein Instinkt ist. Ein Griff in die Mitte 70 und von an die 1000 Seiten habe ich unter Garantie das richtige Blatt in der Hand. Das sind so Momente, wo man, manchmal glaubt man fast, man hätte das zweite Gesicht. Ja, trotzdem hätte ich nun doch beinahe übersehen, dass da eben ein Taxi vorgefahren ist. Ein Taxi? Ja, tatsächlich. Das ist ungewöhnlich. Taxis zu dieser Tageszeit sind in meinen Annalen ohne Präzedenzfall. Ich lösche behutsam mein Leselämpchen. Ich hebe, wo ist es denn? Mein Zeissglas. Ja. Ich sehe eine mir unbekannte weibliche Person. Frank Fried. Das ist wieder mal typisch. 1000 Namen, aber nirgendwo ein Schild mit Hausmeister. Und jetzt kommt zu allem Überfluss auch noch der Klempner mit ins Bild. Na nun. So spät am Abend. Gott, haben Sie mir einen Schrecken gemacht? Ach, nur keine Angst, kleine Dame. Ich bin eine hausbekannte Vertrauensperson. Der Klempner. Ich kenne diesen alten Kasten hin- und auswendig. Jeden Raum, jedes Rohr, jeden Dichtungsdeckel. Na, wenn hier mal was in Bewegung kommt, dann aber auch gleich geballt. Leider trotz brennender Korridorbeleuchtung nur noch Gegenlichtbeobachtungen möglich. Das sind vielleicht Arbeitsbedingungen. Der schwere Koffer. Sie sind sehr freundlich. Oh, na ja. Sind alle Menschen hier so nett wie Sie? Ich ziehe hier nämlich ein für ein halbes Jahr. Ah, ja. Leider ohne Mietvertrag. Einen Mietvertrag gibt es nicht, hat der Makler gesagt. Ja, ja, ja, ja. Das soll hier wohl alles abgerissen werden? Hey, Sie mit einem Dietrich? Ist das nicht verboten? Für Sie schon, für mich nicht. Ich trete manchmal ganz ohne Wissen der Wohnungsinhaber ein. Klammheimlich? Ja, bei Wasserbruch und Gasalarm. Sehen Sie, das war die Wohnungssicherung. Und hier an der Seite ist er doch gleich der Lichtschalter. Na, wo ist er denn? Jesus sprach, es werde Licht, doch Petrus fand den Schalter nicht. Sie sind aber auch eine ganz fidele Nummer, was? Da kann ich ja richtig froh sein, dass ich gleich zu Anfang den richtigen Fremdenführer erwischt habe. Doch, doch, fand ihn doch. Oh, was für ein großes Zimmer. Psst, Ruhe, psst. Da wäre ich doch fast mit meinem Hocker umgekippt. So kann es gehen, wenn das objektive Bewusstsein sich selbst aus den Augen verliert. So, nun mit dem Knie ganz vorsichtig auf die Schreibplatte. Hoppla, die Papiere. Jetzt sachte das linke Bein nachgezogen. Den Übergang zwischen Platte und Fensterbank beachten. Das fehlt mir nämlich noch. Die größte Sensation der letzten 5 Jahre. Und ich fall hier wegen einer läppischen Unachtsamkeit vom Stängel. Nun, das Fenster. Ganz behutsam. Dass es nicht wieder wie eine verräterische Elster knarrt. Das Fenster. Ja. Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Das ist doch nicht wahr. Nein, das erkenne ich nicht an. Das ist nicht wahr gewesen. Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, dass mir ein Lebenswerk von 1000 Seiten einfach von der Platte gefegt ist. Einfach über die Fensterbank weg. Einfach in den Abgrund hinein. Eher lasse ich mir noch erzählen, dass ich selber runtergesegelt bin und dass ich mich im Krankenhaus in einem Albtraum wälze, in einer Zwangsvorstellung. Fort. Weg, ihr. Runter von meiner Schulter, ihr Dämonen. Raus aus meinem Kopf. Sonst glaube ich am Ende noch selbst, dass ich hier oben festgenagelt bin, während sich unten die Schatten um ihre Lebensläufe balgen. Läuft das nicht schon zusammen? Doch. Das tummelt sich. Jetzt aber nicht mehr die kleinste Aufmerksamkeit erzeugen. Bloß keine Interesse erkennen lassen. Überhaupt nichts. Gar nichts. Nur noch das Fenster schließen. Nur noch das Fernglas schnell in den Blumenkästen vergraben. So. Die Schreibmaschine verberge ich in der Speisekammer. Meine Schrift zu verstellen, das wird mir nicht schwerfallen. Die verstelle ich noch eher als mich selbst. Und wenn die Polizei kommt, bin ich nicht zu Hause. Ich fasse kein Papier mehr an. Ich mache auch keine Notiz mehr. Ich halte nichts mehr fest. Lustig, wie die ganze Straße heute Morgen auf einmal voll mit weißem Papier war. Und wie ich nach einer Stunde wieder aus meinem Mansardenfenster gucke, ist alles wie nie gewesen. Und noch ein Bogen. Ach, hier in der Regenrinne liegt ja auch so ein Liebesbrief. Und noch einer. Also, allein was ich hier in der Hand habe, ein Material, sage ich Ihnen, ein Indizienfonds, damit vergifte ich Ihnen aber auf einen Schlag die ganze Straße. Das wird nebenbei auch den Herrn Wempe ganz hübsch interessieren. Seite 89. Das ist doch Kündigungsunterlagen. Seite 94. Sanierungsgründe. Das ist verdammt nochmal der richtige Anschluss. Steckbriefe. Das bricht mittendrin in meiner eigenen Geschichte ab. Fahndungspapiere. Ist doch egal. Personalbögen. Wenn nur so viel über mich im Umlauf ist, wie ich jetzt schon über mich gelesen habe, kann ich mich postwendend unter den Müllwagen legen. Belinda? Bitte, wie stehe ich denn öffentlich da mit diesen Äußerungen über mein Privatleben? Wer ist Belinda? Was lese ich denn hier von einer Sache über Jakob und Belinda? Na, was soll ich Ihnen sagen? Als ich so um 5, 6 meinen Morgenspaziergang ums Karree machen will, fallen mir doch gleich diese DIN-A4-Bögen in die Hände. Weil ich aus purer professioneller Neugier alles lese, was nur irgendwo herumliegt, heb ich die Blätter auf und was soll ich Ihnen sagen? Gar nichts sollen Sie sagen. Lieber dankbar sein, dass von Ihnen überhaupt Notiz genommen wird. Aber nun hören Sie mir mal gut zu, Herr Harms. Tue ich ja die ganze Zeit. Nur mir hört niemand zu, wie ich das sehe. Nur über mich wird nichts gesprochen und geschrieben. Sollen die Leute sich ruhen? Essen über mich. Hauptsache, Sie reden. Einen Nerv haben Sie? Jede Erwähnung ist in meiner Branche Gratiswerbung. Und in meiner manchmal der Tod. Lakritzenprofessor. Na gut, darüber werde ich noch hinwegkommen. So nennen mich die Kinder sowieso. Aber nun, ein alter Wissenschaftler. Und Theorien, die jede neue Wissenschaft in Misskredit bringen. Wissen Sie, was mich solche Verleumdungen möglicherweise kosten können? Glauben Sie, ich hätte überhaupt die Lust und die Zeit, mich auf einen jahrelangen Gelehrtenstreit einzulassen? Was komme ich vor? Aber nein, das hat ein wissenschaftlicher Gegner von mir verbreitet. Ich muss sofort einen Gegenartikel in die Zeitschrift für Volkskunde setzen lassen. Steht da auch was von meinen Hühnern drin geschrieben? Ich werde jetzt schon rot, wenn ich mir bloß vorstelle, dass etwas über mich drinstehen könnte. Aber Sie, Frau Ahrens, haben sich doch noch nie in Ihrem Leben verdächtig gemacht. Aber Sie, Herr Hoffmann, halten das wohl noch für was Gutes, sich verdächtig machen. Aber Sie, Herr Schwenn, kennen wohl Ihre eigene Akte noch nicht. Aber Sie, Frau Hoffmann, sind doch nun wirklich die Letzte, die... Aber ich, Herr Hoffmann, Frau Ahrens kann schon fast nicht mehr gehen. Ich beobachte mich bereits selber. Aber ich, Fräulein Martens, Frau Ahrens, Herr Schwenn, werde wohl gar nicht mehr dazu gerechnet. Jeder Scheißhausvers ist dem Schreiberling wichtiger als meine Sonderangebote. Aber Sie, Herr Harms, sollten lieber mal überlegen, wer für die ganzen Sanierungspläne hier verantwortlich ist. Aber von uns, Herr Hoffmann, dürfte sich da keiner betroffen fühlen. Etwa Sie, Professor? Gott bewahre, ich habe andere Sorgen. Ich bin bereits in meinem wissenschaftlichen Ansatz missverstanden worden. Ich auch nicht. Ich habe immer nur ganz ruhig meine Blumen großgezogen. Die sind in allen Fenstern öffentlich zu besichtigen. Ich selbst rühre mich nicht vom Telefon weg und mein Mann ist pausenlos auf Reparatur. Ah, Herr Ahrens, richtig. Wo ist denn auf einmal der vielgesuchte Herr Ahrens? Der Herr Ahrens? Ach. Gott sei Dank, dass Sie da sind, Fräulein Gerti. Sie gewähren mir doch sicherlich Asyl. Und wenn nur für 10 Minuten. Was für Wege Sie auch immer finden, Herr Ahrens. Ich glaube, Sie können durch Wände gehen. Wissen Sie was? Hier zirkulieren seit heute Morgen um 5 Papiere in der Gegend, voll mit den wildesten Gerüchten. Ja, die lustigen Lügenmärchen. Jawohl, da schreibt einer einen Roman. Über mich. Wie interessant. Steht da auch was von mir drin? Bitte. Ich lass mich doch nicht einfach von wildfremden Leuten beschreiben. Mein Privatleben wird in den Staub getreten. Mein Geschäft gerät in Misskredit. Ich bin doch jetzt schon völlig aus der Fassung und mit den Nerven fertig. Sehen Sie nur meine Beine, wie die zucken und zittern. Als ob ich über Nacht meinen Gleichgewichtssinn verloren hätte, meinen berufsnotwendigen Höhenmesser. Wie soll ich denn so noch aufs Dach? Das ist aber Glück im Unglück, dass Sie gleich auf Ihre eigene Geschichte gestoßen sind. Was glauben Sie, was ich vor einer Stunde in meiner Dachrinne gefunden habe? Eine verrückte Sache über eine völlig verrückte Argus-Anna. Um Himmels Willen. Geben Sie die mir. Schön. Lassen Sie uns unsere Zettel zusammenlegen. Vielleicht passen die an irgendeiner Stelle zusammen. Kommen da nicht Schritte? Schritte? Da muss ich aus dem Fenster. Aber nicht abstürzen. Ich schwing mich nur übers Hintersims und versteck mich im Efeu. Da ist eine Belinda-Geschichte. Die muss nach diesen Notizen ungefähr in dem Jahr begonnen haben, als der Jakob mit mir anfing. Belinda? So kann doch ein normaler Mensch gar nicht heißen. Es kann mir doch keiner erzählen, dass die ganze Drecklawine nicht von Jakob ausgelöst ist. Wenn man bloß wüsste, wie man dem an seine Unterlagen kommt. Ich hab nur diesen einen Mann. Den lasse ich mir doch nicht durch eine wildgewordene Bestie wegnehmen. Tja, wenn man sich so aufwillig benimmt wie der. Aber das ist bestimmt sein Verlierer. Fleißiges Lieschen. Immer grün. Ahornpropeller. Decknamen sind das. Tarnnamen. Grüne Spaltfrucht. Hier Anlass zu Pornogeschichten geben, so weit kommt's. Na, warte nur, mein Schätzchen. Euch versalze ich eure Schäferstunden. Ich habe ja nicht viel gehört, aber das Wenige reicht. Wenn ich überhaupt noch was zusammenkriege auf dieser Welt, dann den und diese Zipper auseinander. Wenn ich den überhaupt noch mal zur Ruhe bringe, dann jetzt. Und zwar? Indem ich versuche, die Zettel aufzukaufen. Indem ich mich gegen diese Hexe mit Hexenmitteln wehre. Indem ich zum Beispiel... Mit dem Schwenn sprech. Einen anonymen Telefonanruf mache. Indem ich mich mit dem Hausmeister verbünde. Indem ich nämlich einfach die Nummer wähle. Was? Keiner da? Hier spricht der automatische Anrufbeantworter der Firma Jakob Ahrens. Herr Ahrens ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte sprechen Sie Ihre Bestellung langsam und deutlich auf das Band. Das Gerät nimmt Ihren Auftrag entgegen und schaltet sich nach einer Sprechzeit von 30 Sekunden selbsttätig wieder ab. Bitte sprechen Sie jetzt. Frau Ahrens, hier ist eine wichtige Nachricht für Frau Anna Ahrens. Ihr Gatte hat seit Jahren ein außereheliches Verhältnis mit einem Fräulein Belinda. Belinda. Genau wie das Waschmittel, nur vorne mit einem B. Dies ist die Warnung von einer guten Freundin. Da, klick. Hat sich ja wieder jemand Eiliges angerufen. Aber das soll jetzt bestimmt nicht unsere Sorge sein. Dem Jakob seine Geschichten. Lass mich mal überlegen. Kommst du mit zum Professor, Monika? Der gibt wieder für jeden neuen Spruch einen Groschen. Den kenn ich. Und den daher sagt er, den kennt er schon. Wenn du bloß für einen Rock aufheben, kriegst du auch schon 5er. Ich hab einen ganzen Batzen Papier im Kellerfenster gefunden. Das, was sie alle suchen. Du Mensch, da sind die doch alle hinterher wie die Irren. Mach 20 Lolli für jeden. Wenn ich's dir doch sage, Max, der Mann ist ein Agent. Von der CIA, vom Abschirmdienst, was weiß ich, von sich allein aus kommt kein Mensch auf solche hirnverbrannten Ideen. Da stehen manchmal auch ganz schöne Wahrheiten drin. Ja. Über Emmas Hühner. Lass Emma aus dem Spiel. Emma hat ein Recht auf ihre eigenen Träume. Soll mich wundern, wie lange du deine eigene Frau noch künstlich dumm halten willst. Schnauze. Wie kommst du überhaupt an dieses viele Material? Geschäftsgeheimnis. Hm? Der eine steht eben früher auf als die anderen. Der andere kommt später nach Hause. Ist doch wohl egal, wann jemand seine Arbeit aufnimmt. Schöne Arbeit. Ein Bumerland bist du, ein Parasit. Was glaubst du, nur zum Spaß, was manchen Leuten diese Blätter wert sind? Mach bloß keine wilden Witze. Heiße Ware. Dann verbrenn dich nicht. Im Gegenteil, ich habe ein völlig unterkühltes Verhältnis zu diesen Sachen. Glasklar, eiskalt. Weshalb ich mich auch von meinen Wertpapieren trenne. Was tust du? Mensch, Dialektik, Max. Ich werde mein mir zugefallenes Päckchen auf dem freien Markt anbieten. Meist bieten, versteht sich. Ich werde den Kapitalismus mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und zwar in diesem Falle tödlich. Während du dich mit deinen Flugblättern immer nur im Kreise rumbewegst, gebe ich der verrotteten bürgerlichen Welt den entscheidenden Schubs. Aber nicht hier bei uns zu Hause. Das ist der reine Sprengstoff. Pass mal auf. Da kommt man als Veteran der Bewegung ja schon gar nicht mehr mit. Weil du zu alt bist, Max. Weil deine ganze Generation den Anschluss an die richtige Realität verloren hat. Du trauerst auch nur bestimmten Idealen nach, die in der Praxis nicht mehr funktionieren. So was ein Mensch sich so entwickeln kann. Ich bin nicht leicht zu entlarven, nicht wahr? Aber zu kündigen. Gott sei Dank. Ach, Max. Für Sie neuerdings Herr Hoffmann. Weißt du, so ein Kapitalistenknecht wie du. Nein, nein, mein schöner Herr. Ihre Diskussionen führen Sie ab jetzt in einem anderen Lokal. So. Und nun erzählst du der Mama mal ganz genau, wo ihr die Blätter hingetragen habt. Überall, wo sonst? Wir haben da mit Briefträger und Post gespielt. Seid ihr verrückt geworden? Das ist nämlich Gift. Der letzte Dreck. Da stehen ganz fürchterliche, schmutzige Geschichten drin. Wer reinguckt, wird blind. Ja, mit Arschloch und Toilette und sowas. Woher weißt denn du das? Vom Professor Dingsbums-Bingsbanks. Na, der kann jetzt bestimmt nicht mehr gucken. Wann habe ich dir zuletzt gesagt, dass ihr nicht zu dem Professor drin kann dürft? Aber das war doch für 20 Pfennig jede Seite. Ach, noch für Geld. Dir können wir ruhig wieder mitnehmen, hat er gesagt. Er interessiert sich nur für seine Sachen. Der Klempner soll für sich selber aufpassen. Der Klempner? Ja, der Onkel Jakob. Sofort gibst du das raus, sofort, habe ich gesagt. Und auch die Dreckzettel über den Professor holst du auf der Stelle wieder ab. Also wirklich alle. Alle, wie sie da sind. Außer mir. Selbst über die Argus-Anna lässt er hin und wieder noch eine komische Bemerkung fangen. Über den Hausmeister, den Professor. Eben habe ich noch bei dem Studenten 100 Blatt erstanden. Alles einwandfreie Ware. Eng beschrieben und genau das Originalpapier, das dieser Schreiberling von drüben immer bei mir kauft. Diese unverwechselbare Linierung, diese Wasserzeichen, das muss man sich bloß einfach vorstellen. Ich, der Einzige in der Straße, der hundertprozentig weiß, wer diese Aufzeichnungen auf dem Gewissen hat und ausgelassen, einfach übergangen, einfach ausgespart aus unserer gemeinsamen Straßengeschichte. Warum, um alles in der Welt, kann jemand eigentlich nicht reklamieren, dass er nicht vorkommt? Nein, ich mach Schluss. Ich muck's mich ab, ich dreh den Gashahn auf. Vielleicht, dass sich das Viertel dann mal endlich seine Gedanken über mich macht. Je mehr man sich daran vertieft, umso heißer kann einem das ankommen. Hier ist wieder eine von diesen Stellen. Manchmal muss man geradezu den Atem anhalten, um System zu bewahren. Mein grünes Glück, Belinda. Wenn sie am Abend ihr Bett aufschlägt, steig ich auf meinen Schrank, um ihr fleißiges Lieschengesicht bis in den Schlaf zu verfolgen. Aber wenn am Morgen ihr Bett aufspringt wie eine reife Magnolienblüte, stehe ich schon gerüstet, um dem Klempner zuvorzukommen. Nein, das ist überhaupt kein Zweifel möglich. Belinda und der Klempner. Jakob und dieses Allerweltsflittchen. Aber wartet mal ab. Euch lasse ich endgültig hochgehen. Und zwar auf dem Postwege. Indem ich nämlich die entscheidenden Seiten einfach an seine Frau abschicke. So, Telefon allein, das wirkt wohl noch nicht genug. Das kommt jetzt alles schön in einen neutralen Umschlag mit Druckschrift Frau Anna Ahren. Neustadt. Oswaldstraße. 87. Dritte. Persönlich. Muss da noch drunter stehen. So. Marke drauf und ab in den Briefkasten. Damit du Bescheid weißt, rausgeschmissen habe ich diesen Parasiten von einem Untermieter. Aus dem wäre niemals einer wie wir geworden. Nein, das glaube ich auch nicht. Unsere Geheimunterlagen für Geld verkaufen. Und von dem habe ich mal geglaubt, dass er die Arbeit in der Straße übernehmen könnte. Das wäre bestimmt verkehrt gewesen. Eben. Bei dem, wie verrückt die Leute sich jetzt schon benehmen. Die rammen sich am hellerlichten Tage Messer in die Rippen. Das kommt nur von dem vielen Geisterpapier. Das wirkt wie die Pest. Das hat die Verhältnisse hier schon ziemlich auf den Kopf gestellt. Findest du nicht, was dieser Schreiber versucht hat? Das kann ich schon lange. Max, mach dich nicht unglücklich. Im Gegenteil. Bei den hier rumgeisterten Verdächtigungen gegen mich kann ich mir alles leisten. Die Meinung der Leute habe ich nicht zu fürchten. Aber das Urteil der Geschichte... Die kenne ich zu wenig. Wobei du bisher auch nicht viel versäumt hast. Pass mal auf, die Geschichte von unserer Straßenecke wird noch mal rundrum umgeschrieben. Jawohl, die öffentliche Buchführung in dieser Gegend übernehme ich jetzt. Sieh dir doch bloß mal an, wie die paar Zettel ernst genommen werden. Und wenn nun einer kommt, der das richtig von innen beschreibt... Von außen bleibt das nur oben hin. Die Mietverträge richtig transparent machen. Ja, das wirkt. Was einer schreibt, das kommt raus. Da können wir uns bei dir bestimmt auf was gefasst machen. Ja, jetzt kommt die endgültige Wahrheit. Jakob? Mhm. Bei allem, was dir noch heilig ist zwischen uns. Ich weiß bald gar nicht mehr, wer ich bin. Dann reiß dich wenigstens für 5 Minuten zusammen. Das tut weh. Feigling. Es geht auch um dich. Ich bin mir ein Rätsel geworden. Ich habe schon völlig meine eigene Fährte verloren. Die führte früher bei mir vorbei. Mir fehlt jetzt die Kraft, was zu leugnen. Leugnen? Gestehen? Hm? Jakob, es wird eine gesucht, die keiner kennt. Die du aber kennst. Sie heißt Belinda. Belinda? Das fleißige Lieschen. Der Ahornpropeller. Die Brunnenkresse. Wer sucht die? Ich. Wir alle. Die ganze Stadt. Mein liebes Kind. Da tritt ja mal ich selber auf die Ranken. Ich? Mir? Ja, wem sonst? Das ist doch der Name, den sich dieser Spanner extra für dich ausgedacht hat. Als persönliche Perversion. Na. Ja, sicher. Das sieht doch blind mit dem Krückstock. Und da würde ich mich lieber mal ein bisschen mit bemühen, dass das nicht vorzeitig rauskommt. Mein lieber Herr Schwenn, Sie können mir viel erzählen. Diese geballte Ladung kann auch nach der falschen Richtung losgehen. Aber nicht, solange ich da die Hand noch dran habe, Herr Wempe. Sagen Sie. Und wer garantiert mir dafür, dass nicht eine grandiose Hetzkampagne gegen Hausbesitzer daraus emporwächst? Ich, Herr Wempe. Dass die aufgestörten Hühner sich nicht plötzlich wieder zusammentun? Ich hetze sie gegeneinander, Herr Wempe. Na, dann machen Sie mich mal neugierig, Herr Schwenn. Sie ehren mich durch Ihr Vertrauen, Herr Wempe. Sie werden sich nicht zu beklagen haben, Herr Wempe. Ach, du lieber gelber Briefkasten. Ach, du guter blauer Postmann. Gib mir doch den braunen Briefumschlag wieder raus. Den dummen Dicken, wisst ihr, mit den geheimen Belinda-Geschichten. Den an Frau Anna Aretz. mit den 400 Gramm Gewicht. Was sagt ihr? Da könnte ja jeder kommen. Nein, ich bin es. Belinda persönlich. Die Gärtnerin Magdalene Martens, deren Name nicht rauskommen darf. Die in den Notizen genau zu erkennen ist. Deren Namen aber aus der Geschichte rausgehalten werden muss. Vollkommen beseitigt. Restlos wegradiert. Menschenskinder, warum hat ein Briefkasten denn so einen schönen, breiten, langen Schlitz? Da kann man doch Fleckenentferner einlassen. Einen ganz scharfen, der jede Tinte sofort zum Verlöschen bringt. Oder soll ich lieber Feuer nehmen? Feuer ist sowieso der beste Fleckenentferner auf der Welt. Einfach ein Streichholz rein. Oder nein, einen glühenden Brikett. Einen halben, der auch wirklich durchgeht. Und dann nicht viel weg um die Ecke. Bloß, das muss jetzt sofort geschehen. Wenn ich bei Dunkelheit mit Feuer durch die Gegend laufe, dann bin ich dran. Ich werde vielleicht für verrückt gehalten. So, jetzt sind wir aber an der Reihe, Herr Schwenn. Wenn das Telefon schon klüger ist als wir selbst, dann zeigt das, dass wir zu lange geschlafen haben. Die Karten liegen nicht schlecht für uns, Frau Ahrens. Fehlen nur noch ein paar saftige Geständnisse. Die pressen wir Ihnen ab. Die pressen wir aus einem Fräulein Belinda heraus. Die große Unbekannte, na, die werden wir hochstöbern. Der Feind steht bei uns im Haus. Der Rosenhoffmann. Bitte Sie, der Lakritzenprofessor. Völlig. Unser netten Neuzugang unterm Dach. Viele Lügen, aber die Sauereien stimmen immer. Worauf Sie sich verlassen können, Frau Ahrens. Und nun vorwärts zum großen Frühjahrsputz. Erst wenn wir wissen, wie das Lügengebäude zusammenhängt, können wir das Haus ordnungsgemäß auseinanderreißen. Jetzt halten wir mal richtig bei uns selber Einkehr. Drainage, Desinfektion. Haussuchung, Hochjagen. Entwanzung, Gas in die Gänge. Ausräuchern, sehr richtig. Durchholzen. Wegätzen. Abmisten. Schmutzfilter. Kolonisieren. Wesen rein. Zivilisation. Entrümpeln, aussortieren. Indizienkette, Schnitzeljagd, Müllabfuhr. Auf dem schnellsten Weg zum Postbus. Dass ihr alle solche Angst habt vor dem bisschen Papier? Das ist mal Papier gewesen. Das lebt jetzt schon von ganz allein. Nein, Sie erzählen Geschichten. Halten Sie mal Geschichten auf, wenn die richtig ins Rasen kommen. Hallo, Frieda! Hallo! Aufwachen, Fräulein! Wir wissen genau, dass Sie da sind. Wir können Aussagen auch erzwingen. Aber das ist ja ernst, was die machen. Todernst und blutig. Machen Sie sich mal ganz schnell, ganz leicht und kommen Sie über die Schulter und am Fenster den Kopf einziehen. Treten Sie augenblicklich vor die Tür und heben Sie die Arme hoch. Wenn ich verselbt erscheint, wird abgeschleppt. Wer ein richtiges Alibi hat, der braucht uns nicht zu fürchten. Aber diese Stille, die hören wir uns doch nicht mehr länger mit an. Aber da hätte ich doch das Gas beinahe angesteckt. Einfach nur aus Gewohnheit. Einen Blödsinn, den man manchmal auch so aus Nachlässigkeit macht. Knoblauch. Baldrian. Die See. So riecht die See. Etwas nach Tang und etwas nach Petroleum. Aber mein geheimstes Geheimnis, das werde ich mit ins Grab nehmen. Ich zeig doch nicht meinen treuesten Kunden an, diesen dummen kleinen Himmelsspion. Vielleicht, dass ihm jetzt noch mal das Gewissen schlägt und er mir einen bewegten Nachruf schreibt. Einen Nachruf. Ein Denkmal. Wir wollten eben nur das Altpapier wieder abholen. Das Altpap... Nein, nie im Leben. Wisst ihr überhaupt, was los ist, wenn die Polizei diese Schmierzettel in die Hände kriegt? Ein schöner Scheiß mag da drin stehen. Los, gehen Sie das raus, wir kriegen sonst Sänger. Unsinn. Da werde ich selber mal ein Wort mit deiner Mama reden. Wenn ich die Zettel nicht krieg, sagen wir alles. Haben Sie Moni mal die Hose runtergezogen oder nicht? Das tut ihr doch auch untereinander. Ja, aber Sie sind erwachsen. Was Kinder dürfen, dürfen Sie noch lange nicht. Evelyn, Monika. Na, heulen brauchen Sie wieder auch nicht gleich. Wenn Sie uns die Zettel geben und wir die 5 Mark behalten dürfen, riecht das hier eigentlich nach Gas? Ja, hier ist eine Gasvergiftung. Aufmachen, Hausdurchsuchung! Psst, Kinder! Jetzt aber psst! Wir wissen genau, dass Sie drinnen sind. Los, Tür auf! Hey, Professor, können Sie mich hören? Hier sind nämlich ein paar Leute, die sich dringend für Ihre Papiere interessieren. Hier gibt es keine Papiere. Was hier drinnen ist, ist rein privat. Wollt ihr wohl ruhig sein? Wollt ihr uns doch nicht unglücklich machen? Quatschen Sie nicht! Meine Weste ist weiß bis auf die Knochen! Aber Sie wackeln! Ich? So weit kommt es! Doch, in der öffentlichen Meinung, wenn Sie wissen, was alles über Sie geschrieben wird, fast noch mehr als geredet! Den Dreck behalten Sie mal bitte für sich! Nee, nee, Professor Hill! Hier gibt es nur eine wirklich dreckige Geschichte um die! Hören Sie! Ehrlich, das riecht hier nach Gas. Also an Ihrer Stelle würde ich lieber mal das Fenster ganz weit aufmachen. Es riecht nach Gas. Ach, dadurch, dass du das nun schon zum 4. Mal sagst, geht der Geruch auch nicht weg. Lass mich noch eben diese eine Seite runterschreiben. Ich habe nämlich gerade einen Gedanken am Wickel, der... Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Ich glaube, du fängst mit dem Aufschreiben gerade an, wo schon alles zu Ende ist. Die beste Zeit hat der da oben erwischt, als hier noch richtig was los war. Aber der hatte falsche Gesichtspunkte. Über die steht was nur Gutes. Wir müssen bloß sehr genau unterscheiden, was dabei Dichtung ist und was nur unscharf beobachtet. Und von Dichtung weiß ich zu wenig. Na ja, Poesie, weißt du, das ist manchmal das Verrückteste von der Welt. Kommt nicht von uns, der Gasgeruch. Hä? Der kommt vom Treppenhaus. Wonach riecht es denn hier? Na, Hauptsache, die Luft ist rein und die Neugierigen sind mit sich selbst beschäftigt. Ach, wofür das doch manchmal gut ist, dass man noch einen richtigen Feuerherd hat. Und was hat mir der Jakob nicht alles an Gas und Elektro aufschwatzen wollen? Willst du wohl nicht ausgehen, du dämliches Brikett? Ja, so. Wer sagt's denn? Müssen wir beiden nur noch schnell durch das Treppenhaus fitschen? Das ist praktisch die einzige undichte Stelle. Und rechts vom Ausgang ist dann ja auch sofort der Briefkasten. Na, komm schön, komm. Dafür gibt es auch gleich was zu fressen. Einen ganzen dicken, gelben Kasten voll Papier. Komm. Und jetzt, wenn wir 2 Treppen tiefer sind, ist schon alles so gut wie gewonnen. Januar, 17.17 Uhr. Ich fasse kein Papier mehr an. Ich mache keine Notizen mehr. Ich halte nichts mehr fest. Was sagen Sie, da gäbe es auch nicht mehr viel zum Festhalten? Was, eine Katastrophe? Eine Gasexplosion? Nun, mag schon sein, ich habe mich den ganzen Tag noch nicht bewegt, geschweige denn aus dem Fenster gesehen. Nein, mit schriftlichen Unterlagen und Dokumenten habe ich nichts zu tun. Dokumente? Ja, Für was denn? Literarische Skizzen? Ach, wissen Sie, diese Literatur. Originale, Unterschriften, Namenslisten? Nicht bei mir. Oh, nicht in diesem Haus. Dito-Lebensläufe und Liebesbriefe, Dito-Personalbögen, Dito-Stammrollen, Steckbriefe, Flugblätter, Schmierzettel, Strichlisten, Merkhefte, Abrechnungen, Dito-Personaldokumente, Dito-Identitätspapiere. Nein, ich habe keine Papiere. Habe ich doch schon gesagt. Na doch. Na. Sagen Sie bloß noch, das wäre verstopft. Und ich müsste den Klempner rufen. Auf NDR3 hörten Sie Im Sperrmüll, ein Hörspiel von Peter Rümkopf. Es sprachen Martin Held, Siegfried Wischnewski, Hans Hönicke, Heinz Rabe, Horst Bollmann, Bruni Löbel, Gustl Halinke, Henning Schlüter und viele andere. Regie führte Friedhelm Ortmann. Das war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1974. Am kommenden Sonnabend hören Sie in einer Ursendung eine Hörspielfassung des Romanfragments Der Fall Franzer von Ingeborg Bachmann.